Erster Mose und Israel sangen ein Lied für Jahwe. Er ist sehr groß. Er warf Pferde und Reiter ins Meer. Zweiter Jahwe gibt mir Kraft. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Ich will ihn loben. Er ist auch der Gott meines Vaters. Dritter Jahwe ist ein starker Kämpfer. Sein Name ist Jahwe. Vierter Jahwe warf Pharaos Wagen ins Meer. Er warf auch Pharaos Soldaten ins Meer. Sie sanken im Schilfmeer. Fünfter, das Wasser bedeckte sie. Sie sanken wie Steine. Sechster, Jahwes rechte Hand ist stark. Sie besiegt die Feinde. Siebter, Jahwe besiegt seine Feinde. Sein Zorn verbrennt sie wie Stroh. Achter, Jahwe machte das Wasser fest. Das Wasser stand wie eine Wand. Es war wie ein Damm im Meer. Neunter, der Feind dachte, ich jage ihnen nach. Ich hole sie ein. Ich nehme ihre Sachen. Ich töte sie mit meinem Schwert. Zehnter, Jahwe blies. Das Meer bedeckte die Feinde. Sie sanken wie Blei im Wasser. Elfter, niemand ist wie Jahwe unter den Göttern. Jahwe ist groß und wunderbar. Er tut Wunder. Zwölfter, Jahwe streckte seine Hand aus. Die Erde nahm die Feinde auf. Dreizehnter, Jahwe führte sein Volk. Er hatte sie befreit. Er führte sie zu seinem heiligen Ort. Vierzehnter, andere Völker hörten davon. Sie bekamen Angst. Die Leute in Philistäa zitterten. Fünfzehnter, die Fürsten von Edom bekamen Angst. Die Anführer von Moab zitterten. Alle Leute in Kanaan waren mutlos. Sechzehnter, sie hatten große Angst. Sie wurden starr wie Stein. Jahwes Volk zog ein. Jahwe hatte dieses Volk erwählt. Siebzehnter, Jahwe brachte sein Volk dorthin. Er gab ihnen einen Berg. Das ist Jahwes Ort. Dort sollen sie wohnen. Jahwe hat diesen heiligen Ort gemacht. Achtzehnter, Jahwe ist König. Er ist König für immer. Neunzehnte, Pharaos Pferde, Wagen und Reiter waren im Meer. Jahwe ließ das Meer über sie kommen. Die Israeliten gingen trocken durch das Meer. Zwanzigste, Mirjam war Aarons Schwester. Sie war eine Prophetin. Sie nahm eine Trommel. Alle Frauen folgten ihr. Sie tanzten und spielten Trommeln. 21. Mirjam sang ihnen vor. Sie sagte, singt Jahwe ein Lied. Er ist groß. Er warf Pferde und Reiter ins Meer. 22. Mose führte Israel vom Schilfmeer weg. Sie gingen in die Wüste Sur. Sie liefen 3 Tage. Sie fanden kein Wasser. 23. Sie kamen nach Mara. Das Wasser dort war bitter. Sie konnten es nicht trinken. Darum hieß der Ort Mara. 24. Die Leute beschwerten sich bei Mose. Sie fragten, was sollen wir trinken? 25. Mose rief Jahwe um Hilfe. Jahwe zeigte ihm ein Stück Holz. Mose warf es ins Wasser. Das Wasser wurde gut zum Trinken. Dort gab Jahwe Regeln und Gesetze. 26. Jahwe sagte, hört auf mich. Tut, was richtig ist. Folgt meinen Regeln. Dann bekommt ihr keine Krankheiten. Ich habe diese Krankheiten den Ägyptern gegeben. Ich, Jahwe, werde euch heilen. 27. Danach kamen sie nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen. Dort waren auch 70 Palmbäume. Sie lagerten sich am Wasser.